aus den Tiefen. Aus den Tiefen, die verborgen in der Erde. Aus den Tiefen, die verborgen in der Erde. Ich lief so fest, doch ich wurde auferweckt für die allerletzte Schlacht von Gut gegen Böse, und die Ketten, die mich hielten, wurden allmählich gelöst. Seit Jahrtausenden verbannt mit der letzten Hochkultur bin ich verschwunden, und die Spuren sitzen tief. Denn alles, was ich schuf, was vor mir in Trümmern liegt, und der Ärger, er ist groß. Euer Herrgott machte mich zu dem Dämon, in dem der Fluch über euch kommt. Bekomme ich genug Tum, und die Plagen plagen euch. Zehn Gebote von dem Teufel, eure heiligen Schriften, sie verfremden allesamt. To the reality, can look into the future, cause with my own eyes I'll be the witness of the demise. God is humankind, I am a demon from the other side. To the reality, can look into the future, cause with my own eyes I'll be the witness of the demise. God is humankind, I am a demon from the other side. Es ist schon lange, viel zu lange her, da überzog diese Welt ein Flammenmeer. Und die Vulkane, sie formten dieses Land, denn aus dem Feuer, aus dem das Leben stammt, stammen meine Wurzeln, die sich in die Erde bohren, und das bis zu ihrem Kern. Die Sonne steht am Himmel als glühender Stern, so nah und doch so fern. Du kannst verbrennen, wenn sie deine Haut küsst. In ihrer Umlaufbahn spendet sie dir Licht, ein Griff nach den Sternen. Ich streue das Gift auf diese Erde, damit neues Leben wächst. Tausende von Jahren hielt ich mich versteckt. Sooner really take a look into the future, cause with my own eyes